بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Heute inshallah ta'ala geht es den sogenannten Ju'ala Vertrag. Ju'ala kommt vom arabischen Verb Ja'ala und Ja'ala bedeutet so viel wie setzen, legen, stellen. Und bei diesem Vertrag geht es gesetzlich gesehen darum, jemandem einen bestimmten Lohn auszusetzen, dafür, dass er eine bestimmte Aufgabe erledigt. Und diese Aufgabe, die er erledigt, kann auf eine bestimmte Art und Weise sein, kann aber auch unbestimmt sein. Denn im Wesentlichen geht es um die Erledigung der Aufgabe. Und dafür kann auch eine bestimmte Voraussetzungen wie eine bestimmte Zeitspanne gesetzt werden oder eben nicht. Beispiel dafür, jemand sagt, und diese Person, die diesen Ausspruch tätigt, nennen wir den Ja'il. Der Ja'il sagt zum Beispiel, wer mein verschollenes Schaf zurückbringt, erhält 50 Euro. Diejenige Person, die das ausspricht, nennen wir den Ja'il. Und diejenige und den Lohn, der ausgesetzt worden ist, und zwar die 50 Euro, das nennen wir auf Arabisch Ju'l. Und die Person, die diesen Vertrag eingeht, nennen wir den Amil, übersetzt auch der Arbeiter. Und aus diesem Beispiel geht auch deutlich hervor, dass der Ju'l definiert sein muss. Man darf also nicht zum Beispiel sagen, in Bezug auf das Beispiel gerade eben, wer mein verschollenes Schaf zurückbekommt, bekommt dafür eine Belohnung. Und das wäre ungültig. Und das gilt auch unter Übereinkunft der Ulama, und dass der Ju'l definiert sein muss. Dadurch vermeidet man Streitigkeiten, denn es kann sein, dass der Amil sich einen besonders hohen Lohn erhofft hat, und dieser Lohn sich im Endeffekt entpuppt als ein Lohn, für den sich der Aufwand nicht gelohnt hätte. Und wie auch aus der Definition hervorgegangen, erkennen wir in diesem Beispiel, dass die Art und Weise, wie er dieses verschollene Schaf ausfindig macht, unerheblich ist. Das spielt also keine Rolle. Das heißt, wenn der Amil großen Aufwand betreibt oder kleinen Aufwand betreibt, durch den für ihn Kosten entstehen oder auch nicht, das alles spielt keine Rolle. Ausgesetzt sind in diesem Fall nur diese definierten 50 Euro. Die Gesetzlichkeit des Ju'ala-Vertrages befindet sich im edlen Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Yusuf im 72. Vers, قالوا نفقد صواع الملك وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ. Sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels und dafür bin ich Bürger. Die Geschichte hat Yusuf a.s. die Last des Kamels zum Ju'l gemacht. Und die Last eines Kamels ist bekannt. Denn ein Kamel kann ungefähr 60 Sa' Datteln tragen. Das wäre ein Wasq. Diese Erzählung ist zwar aus den Völkern vor uns, aber das Gesetz der Völker vor uns ist Gesetz für uns, solange es in unserem Gesetz keinen Beweis gibt, dass er ungesetzlich ist. Und außerdem wird auch der Ju'ala-Vertrag bestätigt in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam durch die Iqrar Sunna. Und Abu Sa'id al-Khudri berichtet, dass eine Gruppe von Freunden des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise war und dann bei einem Stamm der Araber Rast gemacht hatte. Sie baten sie, sie als Gäste aufzunehmen, doch sie lehnten dies ab. Der Führer dieses Stammes wurde dann von einem Skorpion gebissen. Sie versuchten alles, um ihn zu heilen, doch nichts half ihm. Einige von ihnen sagten dann, wie wäre es, wenn ihr zu dieser Gruppe geht, die bei euch Halt gemacht hat? Vielleicht haben manche von ihnen etwas, was eurem Gefährten helfen könnte. Da sagten manche von ihnen, unser Führer ist gebissen worden und wir haben alles versucht, ihn zu heilen, doch nichts half ihm. Hat jemand von euch etwas, was unseren Gefährten heilen könnte, das heißt ein Heilmittel? Einer von den Leuten sagte: Ich kann sicherlich heilen, doch wir haben euch gebeten, uns als Gäste aufzunehmen. Und ihr habt es abgelehnt, uns aufzunehmen. Ich werde ihn erst heilen, wenn ihr uns dafür eine Belohnung aufsetzt. Sie setzten ihm dann als Belohnung eine Herde Schafe aus. Er ging dann zu ihm und las die Mutter des Buches, also die Fatiha, über ihn und spie dabei, bis er geheilt war und wie von Fesseln befreit aufstand. Sie gaben ihnen dann ihre volle ausgesetzte Belohnung, auf die sie sich geeinigt hatten. Dann sagten sie: Teilt sie unter euch auf. Dann sagte derjenige, der geheilt hatte: Macht dies nicht, bis ihr zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kommt und ihn um Erlaubnis bittet. Am Morgen gingen sie dann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und erzählten ihm dies. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Woher wusstet ihr, dass sie ein Heilmittel ist? Das habt ihr gut gemacht. Gebt mir auch einen Anteil davon. Aus diesem Hadith und auch aus anderen Hadithen geht deutlich hervor, dass das Lesen der Fatiha war in diesem Fall das Mittel, die Art und Weise, wie er geheilt hat, und der Ju'l waren die Schafe, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Vertrag für gültig erklärt, indem er darüber geschwiegen hat und auch, wie heißt das, bereit war, alayhi salatu etwas von diesem Lohn zu nehmen. Und das beweist, dass der Lohn halal war. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und als dritter Beweis oder dritte Art von Beweis dient der Ijma', denn die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind sich über den Ju'ala-Vertrag und seine Gesetzlichkeit einig. Die nächste Frage, die sich stellt, ist: Ab welchem Zeitpunkt steht einem der Ju'l als Amil zu? Und die Antwort lautet: In dem Moment erst, wenn die Aufgabe, nachdem man vom Ju'ala-Vertrag erfahren hat, erfüllt worden ist. In diesem Moment, das heißt erstens, man hat vom Ju'ala-Vertrag erfahren und zweitens wurde er erfüllt, in diesem Moment hat man Anspruch auf den Ju'l. Sollte der Vertrag vorher aufgelöst werden, steht einem der Ju'l nicht zu. Beispiel dafür: Jemand sucht oder setzt einen Lohn für sein verlorenes Auto aus und noch bevor der Amil das Auto wiederfindet oder das Auto findet, verstirbt der Ja'il, das heißt derjenige, der den Ju'al-Vertrag aufgesetzt hat. Und in diesem Fall wird der Ju'al-Vertrag aufgelöst und dem Amil steht der Ju'al nicht zu. Wie schaut es aus, wenn man noch vor dem Ju'al-Vertrag sich auf die Suche macht? Wenn man zum Beispiel erfahren hat, dass jemand sein Auto sucht, aber man hat nicht mitbekommen, dass er einen Lohn ausgesetzt hat. In diesem Fall, wenn man vorher danach sucht und erst nach Beginn des Ju'ala-Vertrags, erst nach Ausrufen des Ju'ala-Vertrages, das Verlorene wiedergefunden hat, dann steht einem der Lohn zu. Aber relevant ist erst die Phase, nachdem der Ju'ala-Vertrag ausgerufen oder ausgesetzt oder ausgesprochen worden ist. Inwiefern spielt das eine Rolle? Erstens sollte man vorher dann die Sache gefunden haben, noch bevor der Ju'ala-Vertrag ausgerufen worden ist, steht einem als Amil nichts zu. Sollte man aber erst danach etwas gefunden haben, dann kommt es manchmal, oder sollte man vorher schon angefangen zu suchen zu haben. Und danach, erst während der Suche, wird der Ju'ala-Vertrag ausgerufen. Dann ist es relevant, der Zeitpunkt des Ausrufes für eine etwaige Aufwandsentschädigung. Beispiel, jemand sagt zu seinem Arbeiter, wenn du mir diese Mauer aufgebaut hast, bekommst du dafür 1000 Euro. Das wäre ein Juala-Vertrag, normaler Juala-Vertrag. Aber sollte jemand für ihn diese Mauer aufbauen, noch bevor er diesen Vertrag ausgerufen hat, und dann mittendrin wird der Juala-Vertrag ausgerufen, dann macht er hat zum Beispiel die Hälfte der Mauer bis zum Beginn des Juala-Vertrags ausgerufen, dann nach dem Ausruf des Juala-Vertrages macht er noch 30% weiter, sodass insgesamt 80% der Mauer fertig sind. Und danach beendet der Ja'il diesen Vertrag. Der Ja'il beendet diesen Vertrag. Dann müssen wir, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala, den Arbeiter, den Amil, als ein Ajir betrachten. Und wenn wir ihn als Ajir betrachten, das heißt, wir bezahlen ihn für seine Arbeitszeit. Und das ist in diesem Fall nur relevant für die 30% nach Ausruf des Juala-Vertrages. Vorher, die 50%, die er gemacht hat, sind bei dieser Aufwandsentschädigung dann nicht zu berücksichtigen. Die nächste Frage ist: Dieser Juala-Vertrag, ist er ein verbindlicher Lazim-Vertrag oder ein Jaiz-Vertrag? Und die Antwort lautet, er ist ein beidseitiger Jaiz-Vertrag. Insofern haben beide Vertragspartner, sowohl der Jaiz als auch der Amil, jederzeit das Recht dazu, den Vertrag aufzulösen. Wer also zum Beispiel sagt, wer mein Auto findet, bekommt 100 Euro dafür. Und nach ein paar Tagen, die Leute suchen seit Tagen, und nach ein paar Tagen sagt er, noch bevor jemand das Auto gefunden hat, ich löse den Vertrag auf. Das darf er. Der Jaal darf das. Oder auch die anderen, die angefangen haben zu suchen, sagen nach einer gewisser Zeit, wir möchten nicht mehr weitersuchen, wir geben die Suche auf. Das ist grundsätzlich legitim von beiden Seiten, weil das eben ein Jaiz-Vertrag ist. Sollte es allerdings durch die Auflösung des Vertrages seitens des Ja'il zu einem Schaden für den Amil kommen, muss in diesem Fall der Ja'il den Amil als Ajir, oder als Musta'jir, nennt man ihn auch, als Lohnarbeiter, ausbezahlen. Muss er ihn ausbezahlen. Der Amil hingegen hat jederzeit das Recht aufzulösen, und er darf dafür auch dann keinen Schadensersatz verlangen, weil alles, was er macht, hat er sich freiwillig selbst aufgebürdet. Eine der bekanntesten Formen von Juala-Verträgen findet in Bezug auf die Ruqya statt. Bei der Ruqya geht es darum, dass man jemanden beliest, dass man über jemanden etwas liest, und dieses Lesen über jemanden findet statt gesetzlicherweise durch die Worte des edlen Koran Karim oder durch das Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, durch Bittgebete. Dann sagt man eben dem Ja'il, oder beziehungsweise der Ja'il sagt, wer Ruqya macht und den Kranken so und so oder mich dadurch heilt, der bekommt von mir dies und das. Und die Gesetzlichkeit davon haben wir ja vorhin schon gelesen im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, im Sahih Hadith, radiallahu ta'ala anhu. Und hierfür natürlich gibt es ein paar Bedingungen, die man beachten muss. Und die erste und entscheidendste und wesentlichste Bedingung ist, dass der Raqi, das ist derjenige, der in diesem Fall der Amil bei dem Juala-Vertrag, der Raqi ist derjenige, der das Belesen macht, durchführt, dass er den Tauhid nicht verletzt. Dass er weiß und dass er darauf achtet, dass es einzig und allein darum geht, die Heilung von Allah subhanahu wa ta'ala zu erbitten. Und bei diesen Angelegenheiten kann es schnell passieren, dass jemand, gerade wenn er erfolgreich ist in der Ruqya, dass die Leute um ihn herum das Heilen mit ihm in Verbindung bringen und ihm eine gewisse Heilkraft zusprechen. Oder dass der Raqi selbst überheblich wird und meint, heilen zu können. Und deswegen ist es gefährlich. Man muss seine Absicht immer wieder kontrollieren, damit man dadurch Allahs Zorn nicht auf sich lädt. Das ist die erste Angelegenheit, die zu achten ist. Zweitens, und das passt auch zum ersten Punkt dazu, ist, dass man die Ruqya nur mit klar verständlichen Worten durchführen darf. Und das macht man dadurch, dass man eben nur Verse aus dem Koran al-Karim verwendet oder Bittgebete, die an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet sind, in klarem, deutlichen Arabisch oder in anderer Sprache, wenn man es in anderer Sprache macht. Aber entscheidend ist, dass sie klar und deutliche Worte sind und dass es nicht irgendwie hier um Symbolik geht, Sprache, die unverständlich ist. Denn die unverständliche Sprache in Form von Symbolen und Zeichen, das ist genau das, was die Satanisten benutzen, Gott bewahre. Das waren alles Bedingungen in Bezug auf den Raqi. In diesem Fall ist es der das ist der Ja'il, das ist der Amil, der die Arbeit durchführt. Und es gibt auch Bedingungen hinsichtlich des Belesenen. Der Belesene kann der Ja'il selbst sein, der diesen Lohn ausgesetzt hat, muss aber nicht sein. Erstens einmal muss er davon überzeugt sein, dass die Heilung einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Zweitens darf er sich nur an einen Raqi wenden, der darauf achtet, dass er Ruqya macht, die übereinstimmt mit unserer Religion und keine Verletzung des Tawhid darstellt und auch keine Bid'a ist. Und das erkennt man unter anderem daran, dass die Person selbst, die diese Ruqya durchführt, ein Mensch ist, der religiös ist, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, der sich vor ihm in Acht nimmt und seine Gebete verrichtet und auch sich in der Sunna und im Koran auskennt über die Ruqya. Wenn nun die Ruqya vollzogen wird, als Ju'ala Vertrag, stellt sich die Frage, ab wann der Raqi den Ju'al verdient. Und die Antwort lautet, das hängt von der Aussage ab, die der Ja'al getroffen hat, wenn er gesagt hat, wenn der Sohn so, wenn Allah mich durch dich heilt, durch deine Ruqya heilt, dann gebe ich dir so und so viel. In diesem Fall steht dem Raqi der Ju'al erst zu, wenn er komplett geheilt ist. Zu guter Letzt kommt es am Ende von den Kapiteln immer zu sogenannten Streitfragen. Und eine der Streitfragen nach Ende des Ju'ala-Vertrages ist natürlich die Art des Ju'al oder auch die Höhe des Ju'al. Insofern könnten sich der Ja'il und der Amil uneinig darüber sein, worum es genau ging bei dem Ju'al, welcher Lohn also ausgesetzt worden ist oder wie viel Lohn ausgesetzt worden sind. Beispiel, der Ja'il sagt, ich habe 10 Gramm Silber ausgeschrieben. Und der Amil sagt natürlich mehr als das, sonst käme es nicht zu einem Streit. Er sagt, nein, es war die Rede von Gold, 10 Gramm Gold. Und hier ist eben die Frage, wem glauben wir grundsätzlich? Glauben wir grundsätzlich demjenigen, der weniger sagt. In diesem Fall ist es der Ja'il. Oder glauben wir dem Amil, der die Leistung auf sich genommen hat oder die Arbeit verrichtet? Und die Antwort lautet: grundsätzlich gilt in diesem Fall die Aussage des Ja'il, der weniger sagt. Denn dieser Teil ist, über diesen Teil sind sich beide einig. Das heißt also, über diesen Teil sind sich beide mindestens einig. Und die Frage ist eben das Zusätzliche. 10 Gramm Silber, dieser Wert ist weniger als 10 Gramm Gold, deswegen ist da der Teil des Wertes ist unumstritten. Die Frage ist, was darüber hinausgeht. Das Gleiche ist, wenn man, weil Gold und Silber kann man ja umrechnen ineinander, aber ein anderes, deutlicheres Beispiel, wenn man sich uneinig ist, waren es 100 Euro oder waren es 150 Euro, dann gilt grundsätzlich 100 Euro, die Aussage des Ja'il. Und der Amil muss die zusätzlichen 50 Euro beweisen. Sollte jemandem einen Gefallen tun und hinterher einen Ju'l verlangen, obwohl gar kein dualer Vertrag zwischen beiden existierte, so ist das unrechtmäßig. Wenn kein dualer Vertrag existiert und man tut jemandem einen Gefallen, dann hat man keinen Anspruch auf einen Lohn dafür. Das wäre eine Art Verzehr des Vermögens auf unrechtmäßige Art und Weise. Sollte jemand in diesem Fall etwas Freiwilliges hergeben, ist das natürlich in Ordnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Wer euch einen Gefallen getan hat, den solltet ihr dafür belohnen. Wenn ihr nichts findet, womit ihr ihn belohnen könntet, dann betet für ihn, bis ihr meint, dass ihr ihn dadurch ausreichend belohnt habt. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.